Secondo, vorrei presentare Renate Piper adesso. La dottoressa Piper è laureata in economia e storia e ha prodotto studi sui finanze della Spagna, le finanze della Spagna nella seconda metà del Settecento, in addizione un studio sulle conseguenze dei metalli preziosi americani sui mercati europei e finalmente un studio sulla, come si dice, la mineria in Messico coloniale. E adesso prepara un studio sul, come si dice, l'informazione sulle America e le vie della informazione in Europa. In questo senso è specialista per il tema della nostra settimana. Dasselbe auf Deutsch, Frau Piper, gehört, ja, wenn ich mir den Karlauer erlauben darf, trotz eigenem Nachwuchs, immer noch zum wissenschaftlichen Nachwuchs, ist ein blödes Wort, aber in dem Fall kann ich wenigstens den Karlauer loswerden. Sie hat gearbeitet, sie ist graduierte Ökonomin und Historikerin. Sie hat gearbeitet über die spanischen Kronfinanzen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, über die Auswirkungen der amerikanischen Edelmetalle auf Europa und über, jetzt erscheint eine Studie über den Bergbau im kolonialen Mexiko. Sie berichtet aus dem Bereich ihres Habilitationsvorhabens, ich würde das mal etwas burschikos nennen, den Informationsfluss über Amerika im 16. Jahrhundert. Sie hat, das hätte ich fast vergessen, ihr Thema etwas eingeengt. Das soll jetzt lauten, die neue Welt im Bewusstsein der oberdeutschen Kaufleute, Information und Kommunikation im 16. Jahrhundert am Beispiel der Fuggerzeitung. Ho dimenticato di dire che la dottoressa Pipa ha specializzato il suo tema un po' e va a concentrarsi sulle Fuggerzeitungen, le relazioni della casa di Fugger. Vielen Dank. Ist das laut? Ja, gut. Im Gegensatz zu der schönen, bereits abgeschlossenen Studie von Herrn Neuber kann ich Ihnen leider noch nicht mit einem fertigen Buch dienen, sondern stehe am Anfang meiner Forschungen, von denen ich jetzt berichten werde, und zwar von einem Aspekt dieser Forschungen, nämlich von dem Niederschlag, den Amerika und Nachrichten über Amerika in den sogenannten Fuggerzeitungen fanden. Das Thema lautet, wenn ich es nochmal wiederholen darf, die neue Welt im Bewusstsein oberdeutscher Kaufleute, Information und Kommunikation im 16. Jahrhundert, am Beispiel eben der Fuggerzeitungen. Der Prozess der europäischen Expansion, der im 15. Jahrhundert nahezu ausschließlich von Portugal ausging, schloss seit den Fahrten des Kolumbus auch Kastilien und damit den größten Teil der iberischen Halbinsel ein. Von Anfang an beteiligten sich Fremde, vor allem Genuesen und Florentiner, aber auch Deutsche an den Expeditionen. Diese erfolgten zunächst im Dienste der portugiesischen und später der kastilischen Krone. Die Befürchtung, Ausländer im Sinne der Kastilier und Portugiesen würden einen zu starken Einfluss auf die Eroberung und Kolonisation nehmen oder gar den hauptsächlichen finanziellen Nutzen daraus ziehen, führte dazu, dass die Teilnahme von Fremden am Amerikahandel zu Beginn des 16. Jahrhunderts von der kastilischen Krone untersagt und erst unter Karl V. lockerte man dieses Verbot wieder. Angesichts des 500-jährigen Jubiläums der ersten Fahrt des Kolumbus nimmt die historische Forschung zur Frage nach der Beteiligung nicht-iberischer Personen am Entdeckungs- und Kolonisationsprozess widersprüchliche Positionen ein. Auf der einen Seite betont man und untersucht man den Beitrag der verschiedenen Regionen Europas zur europäischen Expansion sowie das Echo, das diese Unternehmungen in diesen verschiedenen Regionen fanden. Und auf der anderen Seite unterstreicht man die restriktive Politik der kastilischen Krone bis hin zu Äußerungen, diese habe in Bezug auf Amerika eine Geheimhaltungspolitik betrieben. Es stellt sich daher die Frage, welche Rolle Amerika im Bewusstsein der Gebiete spielte, die rein rechtlich von seiner Eroberung, seiner Kolonisation und seinem Handel ausgeschlossen waren. Diese Frage möchte ich am Beispiel der Fugger Zeitungen, einer Briefsammlung des ausgehenden 16. Jahrhunderts, erörtern. Da die Berichte an einen Zweig des Augsburger Handelshauses der Fugger geschickt und von diesen gesammelt wurden, soll kurz die Stellung Oberdeutschlands und seine Beziehung zu Amerika in Erinnerung gerufen werden. Oberdeutschland und die hier besonders interessierenden Handelsstädte Nürnberg und Augsburg unterhielten seit dem Mittelalter wirtschaftliche Kontakte zur Iberischen Halbinsel. Dabei bestanden diese traditionellen Verbindungen aber vorwiegend zu Portugal, insbesondere zu Lissabon, sowie zur Krone Aragon, das heißt zu Barcelona und Saragossa. Nicht aber oder nur begrenzt zu Kastilien, dessen Wollhandel mit England und Flandern abgewickelt wurde, aber nicht in der starken Form mit Beziehungen hatte zu Oberdeutschland. Das änderte sich erst, als im 16. Jahrhundert Sevilla zum Zentrum des Schifffahrtsverkehrs mit Amerika wurde und oberdeutsche Kaufleute zu den wichtigsten Financiers der habsburgischen Monarchen gehörten. Dabei ist allerdings zu betonen, dass die Beziehungen Oberdeutschlands zu Portugal und Aragon weiterhin zumindest gleichberechtigt neben denen zu Kastilien bestehen blieben. Wie relativ schwach die Kontakte Nürnbergs und Augsburgs zur iberischen Welt insgesamt waren, zeigt am deutlichsten der Vergleich mit den Beziehungen Oberdeutschlands und Italien oder zu Italien. Bezeichnenderweise unterhielten die Oberdeutschen die engsten Verbindungen aber zu Venedig und zu Rom, nicht aber in dieser starken Form zu Genua und Florenz, die am Expansionsprozess als Financiers eine entscheidende Rolle spielten. Ungeachtet dieser grundsätzlichen Einschränkungen finden sich dennoch einige prominente Beispiele für die Beteiligung Deutscher an den Entdeckungsfahrten und der Kolonisation Amerikas. Da Augsburg und Nürnberg im 15. und 16. Jahrhundert zu den kulturellen und wirtschaftlichen Zentren Europas gehörten, kann die dort erfolgende Rezeption Amerikas einen Gradmesser für die Rolle der neuen Welt im Bewusstsein der alten liefern. Außerdem ermöglicht es gerade die geringe oder relativ geringe Dichte an Informationen zu Amerika, die Übermittlung von Nachrichten und deren Integration in den vorhandenen Kenntnisstand des 16. Jahrhunderts exemplarisch zu verfolgen, sozusagen die neue Welt als Marker für Informationsflüsse, diesmal nicht radioaktiv markiert. Hierfür bieten zum Studium dieser Informationsflüsse bieten sich neben den in diesem Kreis bislang vorwiegend behandelten Quellen, Druckerzeugnissen wie Flugblättern, Reiseberichte im weitesten Sinne, Kosmografien oder auch Karten. Daneben bietet sich auch ursprünglich nicht gedrucktes Material an, zum Beispiel Briefe oder Briefsammlungen. Einen solchen geschlossenen Quellenkorpus stellen die sogenannten Fugger Zeitungen dar. deren Berichterstattung zu Amerika im Folgenden einer ersten Analyse unterzogen werden soll. Und gut, die Fugger-Zeitung, und ich möchte ganz kurz darauf eingehen, weil sie sich doch erheblich unterscheiden von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, gehören in die Gattung der sogenannten geschriebenen Zeitungen. Zum Teil werden sie auch in den Quellen als neue Zeitungen bezeichnet, im Unterschied aber zu den Druckerzeugnissen. Vielfach waren diese Art von Berichten auch Vorlage für anschließende Druckerzeugnisse, insbesondere für Flugblätter. Es handelte sich dabei um handschriftliche Berichte, die in den wichtigsten Städten Europas angefertigt wurden und die die dort vorgefallenen Ereignisse oder dort bekannt gewordene Ereignisse kurz referierten. Häufig wurde ein und derselbe Bericht mehrfach abgeschrieben und an verschiedene Empfänger versandt. Die geschriebenen Zeitungen wurden am Bestimmungsort unter Umständen auch weitergereicht, sodass sie nicht nur den eigentlichen Adressaten erreichten, sondern ein größeres Publikum. Bevor wir uns der Berichterstattung zu Amerika zuwenden, noch einige Bemerkungen zu den Auftraggebern und dem spezifischen Aufbau der Fugger-Zeitungen. Sie weichen nämlich an einigen signifikanten Stellen von anderen geschriebenen Zeitungen oder Zeitungen ab. Die uns vorliegenden Briefe wurden von Philipp Eduard und waren an Philipp Eduard Fugger gerichtet und wurden von seinem Bruder Octavian Segundus Fugger gesammelt. Die Herren lebten in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Octavian Secundus starb 1600, sein Bruder Anfang des 17. Jahrhunderts. Diese beiden Brüder waren Enkel Raimund Fuggers, der seinerseits ein Neffe Jakobs des Reichen, des berühmten Fuggers, war. Die Mitglieder der raimundischen Linie, zu denen eben auch Octavian Secundus und Philipp Eduard gehörten, zeichneten sich durch umfangreiche Antiken- und Raritätenkollektionen aus, von denen die Sammlung Raimund Fuggers selbst die der Humanisten Willibald Pirkheimer und Konrad Peutinger übertraf. Der Vater der uns hier interessierenden Briefsammler hatte vorwiegend mathematisch-naturkundliche Interessen gehabt. Seine Söhne ließ er in Ingolstadt, Padua und in Rom am Jesuitenkolleg erziehen. Erst nach Abschluss ihrer humanistischen Studien erlernten die Brüder das kaufmännische Handwerk in der Fuggerischen Faktorei von Antwerpen, bevor sie dann nach Augsburg zurückkehrten. Nach dem Tode ihres Vaters beließen sie ihre Geschäftsanteile noch einige Jahre in der gemeinsamen Firma, dem sogenannten gemeinen Handel der Fugger, und lösten sie 1579 heraus. Das ist auch das Datum, an dem unsere Fugger-Zeitung, an dem die Serie beginnt. Es ist zu betonen, dass verglichen mit anderen Mitgliedern ihrer Familie Philipp Eduard und Octavian Segundus weder als Kaufleute noch als Gelehrte eine herausragende Stellung einnahmen, sondern gut, ich will nicht sagen, dass sie durchschnittlich waren, aber es war nicht mehr die Spitze. Insofern mag ihr Interesse an Amerika für einen größeren Kreis des gebildeten Publikums repräsentativ gewesen sein. Und darauf werden sich auch die Berichterstatter eingestellt haben. Die Fugger-Zeitungen waren vorwiegend an den Älteren der beiden Brüder gerichtet. Der jüngere der beiden Brüder starb 1600, dann wurde die Sammlung von Philipp Eduard übernommen, zusammen mit der Bibliothek des jüngeren Bruders und einige Jahrgänge ergänzt, sodass diese Fugger-Zeitung ein nicht ganz homogener Quellenkorpus sind, denn die ersten beiden Jahrgänge sind Nachträge und die letzten drei Jahrgänge, die uns vorliegen, von 1600 bis 1605, das sind insgesamt drei Bände, sind nicht so umfangreich wie die Bände zwischen 1579 und 1599. Diese gehefteten Briefe, bei denen teilweise noch das Siegel und der Schmutz ist nicht mehr zu erkennen, weichen von der eigentlichen Briefform ab. Das heißt, sie wurden ohne Kommentar verschickt, ohne Begleitschreiben verschickt. Es fehlte zumeist Anrede, Grußformel und Absender, was dann problematisch ist, um zu wissen, wer die Berichte schickte. Stattdessen finden sich als Überschrift Ort und Datum des jeweiligen Berichts. Wobei ein Brief mehrere Berichte enthalten konnte. Der Inhalt dieser Mitteilungen bezog sich auch bei den Fuggerzeitungen nicht direkt auf wirtschaftliche Angelegenheiten, sondern auf die wichtigsten politisch-militärischen Ereignisse, die hinreichend spektakulär und wesentlich waren, um das Wirtschaftsleben des betreffenden Gebietes und den überregionalen Handel mit dem Gebiet grundlegend zu beeinflussen. In besonders wichtigen Fällen fügte man Anlagen bei. Am schönsten fand ich, die hatten leider nichts mit Amerika zu tun, einige Zeichnungen zur Sperrung der Schelde. Während die Berichte selbst zumeist in Deutsch oder Italienisch abgefasst waren, konnten die Beilagen auch in einer anderen Sprache geschrieben sein. Während des gesamten Zeitraums schickte man regelmäßig Mitteilungen aus Italien, und zwar aus den Städten Rom und Venedig, aus den Niederlanden, das heißt aus, ich fasse jetzt Niederlande etwas weiter, Antwerpen und Köln, sowie vom Kaiserhof. Von allen anderen Plätzen erfolgte die direkte Berichterstattung nur in unregelmäßigen Abständen, die unter Umständen mehr als 12 Monate betragen konnten. Informationen aus oder über die entsprechende Region fanden sich, von der also nur unregelmäßig berichtet wurde, fanden sich dann in Zeitungen aus Italien, Flandern oder vom Hof. Mit der entsprechenden Verzögerung. Auch von der iberischen Halbinsel, das heißt von den Städten Lissabon, Madrid, Sevilla, wurde nur unregelmäßig berichtet. Das Gleiche galt im Übrigen auch für Frankreich mit Lyon und Paris oder England, hier berichtete man aus London. Seit den 90er Jahren kamen Mitteilungen aus den nördlichen Niederlanden, Seeland und Middelburg hinzu. Die Berichterstattung von deutschen Plätzen wie Frankfurt, den Hansestädten oder von der Kriegsfront gegen die Türken hing von den jeweiligen Ereignissen ab. Welche Erwartungen sind angesichts dieses allgemeinen Umfeldes an die Berichterstattung zu Amerika zu stellen? Vergegenwärtigen wir uns noch einmal kurz die innere Situation Hispano- und Luso-Amerikas im ausgehenden 16. Jahrhundert. Die Eroberung und erste Kolonisationsphase war spätestens zu Beginn der 50er oder, man nimmt normalerweise die 70er Jahre als mit dem entsprechenden Dekret Philipps II. Beendet. So konnten allenfalls herausragende Vorfälle in Übersee für den europäischen Leser außerhalb Spaniens von Interesse sein. Besonders verlustreiche Auseinandersetzungen an den Grenzgebieten der spanischen Herrschaft, also in Chile oder im Norden Neuspaniens, sporadisch auftretende Indianeraufstände, die aber auch im ausgehenden 16. Jahrhundert nicht sehr häufig waren, angesichts der demografischen Katastrophe nicht zuletzt, oder aber Überfälle von Korsaren europäischer Nationen auf befestigte Plätze. Ich erinnere nur an die Fahrten von Herrn Drake. Da der Amerika-Handel durch das Konvoisystem seit den 50er Jahren stark reglementiert war, konnten allenfalls massive Störungen der Schifffahrt für die Berichterstatter von Interesse sein. Als positive Nachrichten kommen für das Ende des 16. Jahrhunderts besonders reich beladene Flotten aus Amerika in Betracht, die übrigens nicht nur die Fugger, sondern zum Beispiel auch den Wiener Hof interessierten. Auch die Besetzung hoher Verwaltungsämter in Amerika, Vizekönige, Audientia-Mitglieder und Ähnliches, bot wenig in den Augen des europäischen Betrachters wenig spektakuläre Neuigkeiten, da sie innerhalb eines relativ festgefügten Verwaltungssystems und Verwaltungsapparates erfolgten. Angesichts dieser Gegebenheiten konnte die Berichterstattung zu Amerika, wenn man gewisse allgemeine Kenntnisse besaß, nicht allzu reichhaltig sein. Und insbesondere dann nicht, wenn man die geringe Bedeutung der überseeischen Gebiete und Ereignisse für Süddeutschland mit den Berichten zur Türkengefahr, zu den Auseinandersetzungen in Flandern oder in Frankreich und im Reich vergleicht. Überdies ist zu berücksichtigen, dass sich die Fugger im Gegensatz zu den Welsern nach einem einzigen und ersten gescheiterten Versuch nie direkt in Amerika oder Asien und im Handel mit der überseeischen Welt engagierten, sondern dies über ihre Fugger abwickelten, über ihre Faktoren abwickelten, pardon. Daher wäre zu erwarten, dass Nachrichten aus Amerika in den Fuggerzeitungen einen außerordentlichen Seltenheitswert besaßen und im Vergleich zu Berichten aus Asien möglicherweise sogar einen noch geringeren Umfang hatten als diese, denn 1586 hatten die Fugger zusammen mit anderen Kaufleuten einen Pfefferkontrakt mit der spanisch-portugiesischen Krone abgeschlossen und man hatte einen eigenen Faktor in Goa, einen Fuggerfaktor in Goa, sodass von daher zu erwarten wäre, dass die Nachrichten zu Asien und, oder Ostindien, wie es dann eben in den Quellen heißt, viel häufiger auftauchen als die Nachrichten zu Amerika. Wenden wir uns nun endlich diesen Nachrichten zu. Dabei möchte ich drei Fragen in den Vordergrund stellen. Erstens, über welche Wege, also über welche Routen und welche Personen gelangten die Berichte nach Augsburg? Zum Zweiten, welchen Umfang hatten die Berichte über Amerika im Vergleich zu anderen Themen der Fuggerzeitungen und in Bezug auf sonst verfügbare Informationen zur neuen Welt? Und drittens, welche Dinge berichtete man, also den Inhalt, im Vergleich zu den tatsächlichen Vorkommnissen, soweit wir sie rekonstruieren können, im Vergleich zu anderen Zeitungen innerhalb desselben Nachrichtenorgans und im Vergleich zu anderen Berichten über Amerika? Der erste Punkt, die Wege der Nachrichtenübermittlung. Fragen wir uns zuvor noch, oder ein Teil dieser Frage lautet, wer waren die Autoren? Der Absender war, wie ich bereits ausführte, nur in seltenen Fällen direkt aus den Zeitungen ersichtlich. Und hier verweise ich auf eine andere Studie aus den 30er Jahren, die Korrespondenz in dieser die in Dillingen vorhandene Korrespondenz ausgewertet hat, von Herrn Fitzler. Und er nennt uns, und das kann ich zum Teil bestätigen, aufgrund der zwischendurch eben doch erfolgenden Unterschriften, nennt uns folgende Faktoren. Fuggerfaktoren in Lissabon, ich nenne Ihnen die Namen, damit Sie einen gewissen Eindruck bekommen, waren Nathaniel Jung, Hans-Christoph Mannlich, Philipp Mannlich, Josef Hartlieb und ein Vetter der Fugger, Christoph Tanner von Tann. Es handelte sich also alle in jedem Fall um einen deutschstämmigen Berichterstatter, der sich auf portugiesische Quellen stützte. Die Fuggerfaktoren in Madrid, das war bis zum Ausscheiden aus dem gemeinen Handel, Christoph Hörmann. Und danach, bis 1592, Philipp Krehl, das heißt in den 70er und 80er Jahren berichtete Philipp Krehl aus Madrid. In den 90er Jahren berichteten die Herren Johann Eberlin und Sigmund Hinderhofer aus Madrid. Auch bei diesen handelte es sich um Angehörige Süddeutschlands. Die Berichte zum Teil auch eigenhändig schrieben, da es vermutlich in Spitzenzeiten schwer war, genügend der deutschen Sprache und Schrift mächtige Schreiber in Spanien zu finden. Darüber hinaus enthielten auch Berichte aus Venedig und Rom Nachrichten zu Amerika. Und hier bestanden im Unterschied zu den Berichten zu der Iberischen Halbinsel Kontakte zu berufsmäßigen Novellanten, und zwar auch Italienern. So, jetzt hören die Italiener weg. Pompero Roma berichtete aus Venedig und ein italienischer Bankier, Bernardo Ogliatti, berichtet, Ogliatti berichtete aus Rom. Darüber hinaus gab es aber auch deutsche Berichterstatter, drei Mitglieder der Familie Ott, und aus Bologna berichtete ein weiteres Mitglied der Familie Krehl, vermutlich ein Verwandter des Madrider Faktors. Der Antwerpener aus den Niederlanden berichtete der Antwerpener Faktor Hans Hunger. Es fällt bei dieser Liste auf, dass diese Herren nie in Amerika waren. Punkt 1. Außerdem lässt die Liste der Novellanten erkennen, dass man sich vorwiegend deutscher Kaufleute bediente, die die Fuggerschen Interessen in den jeweiligen Städten vertraten. Aus diesem Grunde war auch die überwiegende Mehrzahl der Berichte in Deutsch abgefasst. Das bedeutete, dass bereits bei der Auswahl der Nachrichten vorwiegend solche berücksichtigt wurden, die für die deutschen Handelsinteressen von Bedeutung waren. Die Nachrichten aus Italien fallen in zweifacher Hinsicht aus dem Rahmen. Erstens waren sie teilweise in der Landessprache abgefasst, also in Italienisch, und zeitweise hatten sie auch den Charakter von Hofnachrichten, ähnlich wie Gesandtschaftsberichte, also Ernennung, Tod und Geburt von Fürstenfamilien, Ernennung von Kardinälen etc., was in den anderen Nachrichten in dieser Form nicht vorkommt. Über welche wenden wir uns dem Fluss dieser Nachrichten, die man also jetzt an den verschiedenen Stellen kompilierte, zu? Über welche Plätze gelangten die Mitteilungen nach Augsburg? Zunächst ist festzustellen, dass die Mehrzahl der Nachrichten zu Amerika von Spanien bzw. Portugal aus entweder direkt oder aber über italienische und niederländische Berichterstatter nach Augsburg gelangten. In den 70er und 80er Jahren erfolgte die direkte Berichterstattung im Durchschnitt zweimal pro Jahr. Ich betone Durchschnitt, denn das konnte man ja zwischen fehlen oder Ähnliches. In den 90er Jahren kamen nur noch 8 Mitteilungen über Amerika direkt von Madrid, Und da aus diesem Grunde habe ich die Berichterstattung in den 90er Jahren, die Bände der 90er Jahre, vollständig durchsehen müssen. Konnte mich nicht mehr auf die Berichte von der Iberischen Halbinsel beschränken. Die Auswertung der Zeitungen aus den Niederlanden und Italien ergab, dass in den 90er Jahren aus Venedig 60 Nachrichten zu Vorfällen in der Neuen Welt nach Oberdeutschland geschickt wurden. Und 50 Mitteilungen zu Vorkommnissen in Übersee kamen aus Antwerpen. Darüber hinaus schickte man jährlich einen Bericht aus Lyon, in dem auch Informationen zu Amerika enthalten waren. Zum Teil erfolgte die Berichterstattung zu Amerika von Venedig aus unter einer gesonderten Rubrik. Normalerweise, das heißt, sie bekam eine extra Überschrift. Die Berichte aus Venedig sahen normalerweise so aus, dass zunächst der Bericht aus Rom dargestellt wurde, dann der Bericht aus Venedig. Und entweder inserierte man in den Bericht aus Venedig die entsprechenden Mitteilungen von der Iberischen Halbinsel oder man eröffnete eine eigene Überschrift aus Madrid vom so und so vielten und dann kam die entsprechende Mitteilung. Der Rückgang der direkten Mitteilungen von der Iberischen Halbinsel wird mit dem Ausscheiden des Fuggerfaktors Philipp Krehl im Jahre 1592 zusammenhängen. Dieser hatte bis zu diesem Zeitpunkt Nachrichten aus Lissabon und Sevilla in Madrid gesammelt. In einigen Fällen geht aus den Fuggerzeitungen der Nachrichtenfluss genauer hervor. So findet sich in Zeitungen aus Venedig der Hinweis, man habe die entsprechende Information zu Amerika auf dem Wege über Sevilla-Lissabon, das wird meist vorausgesetzt, Madrid, Genua, Venedig oder auf dem Wege über Madrid, Mailand, Venedig oder aber über, und das fand ich interessant, auf dem Wege über Madrid, Rom, Venedig erhalten. Mitteilungen, die sich auf die inneramerikanischen Verhältnisse bezogen, gelangten, also wirklich spezifisch inneramerikanisch, nicht die Küsten betreffend und auch nicht den Handel betreffend, sondern wirklich innere Vorkommnisse, Mitteilungen, die sich also auf diese inneramerikanischen Verhältnisse bezogen, gelangten in den 90er Jahren ausschließlich über Madrid, Venedig nach Augsburg. Dagegen kamen im gleichen Zeitraum viele Berichte zum Amerika-Handel und dessen Gefährdung durch Korsaren von Sevilla oder Lissabon nach Antwerpen und dann nach Augsburg, das heißt ohne die Vermittlung über Madrid. In Lyon kompilierte man Berichte aus Sevilla, die ebenfalls über Madrid vermittelt wurden und gab sie nach Augsburg weiter. Darüber hinaus sammelte man in den südlichen Niederlanden, also in Antwerpen, auch Berichte über die neue Welt aus den Generalstaaten Middelburg und Zeeland bzw. aus London und vereinzelt auch aus Rouen. Diese Mitteilungen aus Niederlanden, also den nördlichen Niederlanden, England und Frankreich, betrafen aber Aktivitäten der Korsaren und nicht spanische Kolonisationsversuche. Wie erfolgte nun der tatsächliche Transport dieser Briefe von der Iberischen Halbinsel nach Augsburg? Und zwar über das Fuggersche Botennetz. Via Madrid-Lyon war die eine Schiene, via Madrid-Bayonne war die zweite Möglichkeit, oder aber über den direkten Seeweg von Sevilla aus via Antwerpen oder über Barcelona, Genua nach Venedig. Die Beschlagnahmung von Briefen durch die Franzosen, bei denen unter Umständen auch der Bote nicht ganz ungeschoren blieb, diese intensivierte sich Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre, sodass man dann eben auch bevorzugt auf den Seeweg, der zwar auch gefährlich, aber offensichtlich immer noch sicherer war, überging. Insgesamt ist festzustellen, dass die überwiegende Mehrzahl der Nachrichten zu Amerika immer noch den Weg über die Iberische Halbinsel nahm und von dort nach Augsburg gelangte. Erst in den letzten Jahren des 16. Jahrhunderts deutet sich durch die Handels- und Kolonisationsunternehmungen der Holländer eine gewisse Verlagerung der Informationsflüsse zu Amerika an. Die Fuggerzeitungen, ich komme zum Umfang der Nachrichten. Die Fuggerzeitungen enthielten vorwiegend kurze Mitteilungen. Mit Ausnahme der relativ seltenen Anlagen und der Berichte von den Feldlagern gegen die Türken. Diese umfassten unter Umständen mehrere Seiten. Bei einem Gesamtumfang von 500 bis 700 Folios pro Band entfielen in den 90er Jahren auf die Berichterstattung zu Übersee, das heißt Amerika, also West- und Ostindien plus dem Handel mit den entsprechenden Gebieten und der Störung dieses Handels. Auf diesen Komplex der Nachrichten entfielen von den 700 Folios 2. Wenn wir jetzt wieder rechnen, waren das 0,3%. Bei der Auswertung der einzelnen Mitteilungen für die Jahre 1590 bis 1605, angesichts der 700 Folios habe ich mir die 70er und 80er Jahre erspart, jedenfalls so detailliert auszuwerten, ergibt sich folgendes Bild. Im Gegensatz zur ursprünglich geäußerten Arbeitshypothese betraf etwa 20-30% der Informationen Asien und den Asienhandel, also weniger als die Hälfte. Etwa ein Drittel der Einzelmitteilungen, die in diesen zwei Seiten enthalten waren, beschäftigten sich mit den Auseinandersetzungen der europäischen Mächte um die Herrschaft auf den Weltmeeren und um die Herrschaft über Amerika, sprich Korsaren. 40% der Berichte enthielten Angaben zum Amerika-Handel. Die innere Situation Hispanoamerikas, Lusoamerika erschien überhaupt nicht. Die innere Situation Hispanoamerikas wurde im Durchschnitt nur ein- bis zweimal im Jahr überhaupt erwähnt. Und auch hierbei handelt es sich um einen Durchschnitt. Berücksichtigt man auch die Informationen, die in den 70er und 80er Jahren direkt von der Iberischen Halbinsel nach Augsburg geschickt wurden, so verändert sich das oben beschriebene Verhältnis kaum. Allenfalls nahm die Berichterstattung zu Ostindien und seinem Handel einen etwas größeren Raum ein. Damit zeigen die Fuggerzeitungen ein deutliches Übergewicht hinsichtlich des Interesses für die neue Welt und dies trotz des erwähnten Pfefferkontraktes und trotz des eigenen Faktors in Goa. Für diesen Befund gibt es verschiedene Erklärungen. Zunächst einmal waren die Kontakte zwischen Spanien und Hispanoamerika erheblich häufiger als die Kontakte zu Ostasien, während eine Schiffsfahrt hin und zurück etwa anderthalb Jahre Zeit nach Amerika beanspruchte, war das Intervall im Ostasienhandel mindestens 3 Jahre. Zudem war die Ladung, die aus Amerika kam, machte etwa ein Vierfaches im Wert der Ladung aus, die aus Ostasien kam, und das reine Volumen war auch größer. Aus Amerika kamen jährlich 20 bis 30 Schiffe an und aus Ostasien 2 bis 3. So, und von daher, es ist eigentlich nicht weiter verwunderlich. Damit unterschieden sich aber die geschriebenen Fuggerzeitungen ganz erheblich von den Druckerzeugnissen, die wir bisher betrachtet haben. Denn da herrschten Berichte zu Indien und Ostasien vor. Ich erinnere nochmal an den Vortrag von Herrn Donatini, der hatte ja auch gesagt, dass Amerika zu den anderen Regionen etwa ein Verhältnis von 1 zu 2 hatte. Und hier ist es eben mehr als umgekehrt. Als weitere Vergleichszahl, Im gleichen Zeitraum erschienen in Augsburg 7 Druckerzeugnisse, die sich auch mit Amerika befassten, und in Nürnberg waren es 27 Abhandlungen. Ich komme vielleicht zum hier spannendsten Teil, nämlich zum Inhalt. Vielleicht lässt sich eine Beziehung auch zwischen den Wegen und dem Umfang der Nachrichten zu Amerika und ihrem Inhalt feststellen. Ich möchte nochmal die oben benutzte Unterteilung auch für den Inhalt vorschlagen. Also einmal Nachrichten zum Amerika-Handel und der Schifffahrt, einmal Nachrichten zu Korsarentätigkeit und ihren Überfällen und drittens Nachrichten zu den inneramerikanischen Vorfällen. Ich fange mit dem an, was am häufigsten vorkam, nämlich den Handelsnachrichten. Mitteilungen zum Amerika-Handel und dessen Umfang lassen am deutlichsten das Bemühen um Genauigkeit erkennen. Und dennoch erwecken sie beim heutigen Leser den Eindruck von massiven Schätzungen. Ich erlaube es mir, Ihnen 2 Zitate vorzulesen. So berichtet man am 4. Juni 1593 aus Venedig: Hiesige Handelsleut, also venedische Handelsleut, haben Aviso von Lisbona, dass die Flotte aus Peru und Nova Spania mit 10 Millionen Gold und Silber für den König und 2 Millionen für Particulares wenig Meil von derselben Stadt, also Lisboa, a Salvamento ankommen. Zu dieser Nachricht möchte ich erstmal vorneweg bemerken, dass wahrscheinlich nicht 10 Millionen Gold und Silber, sondern 10 Millionen Silber und auch ein bisschen Gold. Des Weiteren waren diese 10 Millionen vermutlich nicht für den König, sondern für die Particulares, und die 2 Millionen für den König. Jedenfalls entspricht das dem normalen Verhältnis. 6 Tage später wird zu dem gleichen Vorfall nochmals aus Venedig berichtet und haben allda Schreiben von Lisbona gehabt, dass auf 29. April, also vor mehr als einem Monat, ein Caravella di Aviso angelangt und Zeitungen gebracht, dass solche Flotter von Havanna abgesegelt. Also das Mandero täglich zu Lisbona gewärtigt gewesen und allen Reichtum auf 11 Millionen Gold schätzen tut. Hier war überhaupt nicht mehr die Rede von Silber. Die Flotte war noch nicht angekommen, sondern man erwartete sie erst. Und das 6 Tage nach der ersten Nachricht. Am 10. Juni berichtet man aus Lyon: So hat man auch Brief von Lisbona, die 15. Mayo, man ist immerhin schon mal etwas näher dran, darin würde geschrieben, wie das aus den neuen Indias in den Insul Terceras, also auf den Azoren, 40 Schiff kommen mit 12 Millionen Gold, Silber, Edelgestein und anderen köstlich Waren reich beladen. Sie sehen also, wie groß die Spannweite dieser Nachrichten war. Auch die Aufstellung über die Ladungen der Flotten, die anschließend, wenn die Flotte angekommen war, von der Casa de la Contratación verteilt wurde und zum Teil in Abschrift nach Augsburg geschickt wurde, kam nur sehr unvollständig und unregelmäßig, sodass auch daraus, aus diesen Mitteilungen kein vollständiges und kein genaues Bild über den Umfang des Handels erschlossen werden konnte, sondern zusätzliche Informationen erforderlich waren. Wenden wir uns dem zweiten Aspekt der Berichte zu: Berichte zu Korsaren. Sie waren besonders nett zu lesen. Sie stützten sich, wie die Angaben zum Handel, auf Verlautbarungen des Indienrates oder der Casa de la Contratación, aber auch auf Hörensagen und Gerüchte. Da die Korsarentätigkeit eine reelle Bedrohung darstellte, wurde auch über sie von den verschiedenen Plätzen und wiederholt berichtet. Einmal findet sich, und Herr Drake gefällt mir nun mal besonders gut, eine Relation, eine Abschrift, eine deutsche und deutsche Übersetzung, Relation der verderblichen und erbärmlichen Kalamität, so in dieser Stadt Santo Domingo fürgangenen Samstag, den 11. Jänner, Januar, dies 86. Jahres, welches von dieser Stadt dem königlichen Rat von den Indias übersandt worden ist. Das heißt, man schrieb also den Bericht des Stadtrates von Santo Domingo an den Indienrat, der offensichtlich kursiert haben muss, oder an den der Fuggerfaktor herankam. Davon schickte man eine deutsche Übersetzung nach Augsburg. Zu dem gleichen Vorfall wird kurze Zeit später, wobei diese Abschrift lag keinem Brief direkt bei, sodass ich nicht weiß, wann sie tatsächlich in Augsburg angelangte, aber über den gleichen Vorfall, nämlich den Überfall von Drake, berichtet man auch aus Madrid am 5. April 1586. So haben gemeldete englische oder Corsario Draki nach dem Schaden sie in der Insel Santiago zugefügt, Puerto Rico und die Insel Santo Domingo auch eingenommen und geplündert. Auf all die Priester und Mönch gehoben, also aufgehoben, Kinder umbringen lassen, das gehört dazu, zu den Stereotypen, und jämmerlich Haus gehalten. Soweit die Information der Fuggerzeitungen. Die Genauigkeit dieser Berichte bzw. den Wortlaut, insbesondere dieser Abschrift, möchte ich in meiner weiteren Arbeit noch überprüfen, anhand der Berichte der Vizekönige, beziehungsweise finde ich auch im Indienarchiv noch die entsprechende Stelle zu dem Drake-Bericht der Stadt Santo Domingo, um einen Vergleich durchführen zu können. Aber insgesamt wird auch für die Korsarentätigkeit das Gleiche gelten wie für die Nachrichten zum Handel, dass sie zwar sich bemühten um möglichst genaue Informationen, aber dennoch auf Gerüchte angewiesen waren oder auch Gerüchte weitergaben. Zu den inneren, zu dem, worüber am wenigsten berichtet wurde, nämlich zu den inneren Angelegenheiten Hispanoamerikas, finden sich nur wenige Berichte. So erwähnte man 1569 einen Aufstand in Chile, der sich kurze Zeit später, nach Aussage der Fuggerzeitungen, als Gerücht erwies. Ich habe das auch noch nicht überprüfen können, aber ich nehme mal an, dass es kein Gerücht war, aus meiner sonstigen Kenntnis, 1569. Chile. Es ist der Beginn der Regierungszeit von Francisco de Toledo und dessen Verwaltungsreformen führten zu Unruhen unter den spanischen Kolonisten. Insofern wird es kein Gerücht gewesen sein. Des Weiteren berichtete man 1597 von Aufständen in Cusco gegen den spanischen Corregidor, so ganz wird das nicht klar. Ich zitiere, Venedig am 15. August 1597, am selben Hofe, worauf sich der Hofe bezieht, wahrscheinlich auf Madrid, müsste man ergänzen, dass 500 Spanier mit 15.000 Indianern die Peru wegen der Religion sich wieder den Don Pedro de Velasco rebelliert. Dieser Bericht findet dann nochmal eine weitere Bestätigung. Kurze Zeit später kommt noch ein zweiter Bericht dazu. An diesem Bericht erscheint mir interessant, dass eben nicht dass hier vorausgesetzt wurde, wo Cusco ist. Gut, es kommt aus der zweiten Mitteilung hervor. Zumindest mal, dass der Leser weiß, wo Peru liegt und dass es da durchaus noch zahlreiche Indianer gibt und dass es Probleme bei der Umsetzung und Einführung des Christentums gegeben hat. Diese Rebellion kann allerdings auch auf Maßnahmen des Corregidor zurückgeführt werden. Also das ist nicht so ganz, auch diese Nachricht ist noch zu überprüfen. Aber ganz sicher beruhten drei Nachrichten, die in den Jahren 1598 und 99 geschickt wurden. Man habe in Neuspanien reiche Edelmetallvorkommen und ein neues Königreich entdeckt auf Wunschdenken. Ich zitiere, Venedig, den 30. April 1599. Sonsten hat bei der Ankommen Flotta vernommen, dass die Spanier ein neues Königreich in den Indias, Messico Vecchio genannt, überkommen, allda verständige Leute wohnen, die im christlichen Glauben recht begehren, unterricht zu werden. Daselbsten waren auch sehr reiche Bergwerk von Gold und Silber vorhanden. Wie die Berichte zeigen, finden sich in den Fugger-Zeitungen neben Abschriften offizieller Dokumente der Verwaltungsbehörden auch solche, die als reine Spekulation zu bezeichnen sind. Insgesamt bemühten sich die Autoren der Fugger-Zeitungen, ein möglichst realitätsnahes Bild zu zeichnen, weil es, wenn es nicht der Realität entsprach, unter Umständen zu entschiedenen Fehlspekulationen führen konnte. Allerdings berichtet man nur von spektakulären Ereignissen. Und die Fugger-Zeitungen und ihre Berichterstattung zu Amerika setzte gewisse Grundkenntnisse der Hispano- und auch der Luso-amerikanischen Geographie, Bevölkerung und Administration voraus. Ebenso setzten sie voraus eine Erfahrung, welchen wirtschaftlichen Nutzen man aus den überseeischen Gebieten tatsächlich ziehen konnte. Bereits Kolumbus hatte mit Vorstellungen, wie wir gestern gehört haben, mit Vorstellungen zur Inwertsetzung der neu entdeckten Inseln aufgewartet. Allerdings war er hoch verschuldet und musste entsprechend auftragen. In den Fugger-Zeitungen ist dieses Überzeichnen nicht mehr so stark. In den Fugger-Zeitungen ist von Bergwerken die Rede und nicht von Reichtum an Gold. Und hinter dem Begriff Bergwerken wird für Fugger, die nun auch Bergwerke nicht nur in Tirol besaßen, durchaus die Vorstellungen von vorhergehenden europäischen Investitionen in eben dieses Bergwerk, also mit diese Investitionen wird man mit dem Begriff Bergwerk verbunden haben. Das heißt nicht einfach, dass das Gold und Silber auf der Straße lag. Die Menschen, die man zu finden hoffte, waren keine nackten, wilden Leute und Menschenfresser, sondern verständig. Das heißt, man konnte sie auch einsetzen. Das heißt, man erwartete eine Bevölkerung, wie man sie bei den Hochkulturen kennengelernt hatte. Und diese Auffassung, wie sie sich in den Fugger-Zeitungen widerspiegelt, dürfte sich mit der Auffassung der gebildeten und informierten Kreise in Spanien gedeckt haben. Vergleicht man den Inhalt der Fugger-Zeitungen mit den Gesandtschaftsberichten, die Vertreter des Kaiserhofes in Madrid nach Wien sandten, so waren die Nachrichten in den Gesandtschaftsberichten nicht nur häufiger, sondern auch genauer und ausführlicher. Dies führte allerdings dazu, dass da der entsprechende Minister oder auch der Kaiser selbst nicht den gesamten Bericht lesen konnte, dass man diese Berichte nach, wie bekannt, in kurzen Randbemerkungen zusammenfasste und dabei dann häufig die Mitteilung zu Amerika unter den Tisch fiel, womit der ursprüngliche Informationsvorsprung wieder verloren ging. Ich fasse zusammen. Betrachtet man die Berichterstattung über Amerika in den Fugger-Zeitungen als ein mögliches Beispiel für die Stellung der neuen Welt im Bewusstsein der gebildeten Kreise der oberdeutschen Kaufmannschaft, so kann man feststellen, dass Amerika und insbesondere seine einzelnen Regionen, Peru, Mexiko, Brasilien, sie tauchen namentlich auf, und die für den Überseehandel wichtigen Hafenstädte im Gegensatz zu Ostasien durchgehend präsent waren. Allerdings führte die neue Welt auch in den Fuggerzeitungen ein Dasein im Hintergrund. Angesichts der europäischen Kriege eine nicht weiter bemerkenswerte Tatsache. Für die Mitteilungen und die Unterrichtung über Amerika bediente man sich vorwiegend der in Spanien eintreffenden Informationen, die durch Berichte aus England und den Generalstaaten ergänzt wurden. Nachrichten über Amerika aus Frankreich waren selten. Die Qualität der Mitteilungen war auf eine schnelle, kurze und möglichst genaue Berichterstattung abgestimmt. Gegebenenfalls, wenn Fragen auftraten, konnte die direkte Korrespondenz mit dem entsprechenden Faktor weitere Erläuterungen liefern. Damit reihen sich die Fuggerzeitungen in die allgemeine Information zu Amerika insofern ein, als dieser Kontinent eine eher marginale Rolle spielte. Er wurde in der Auffassung der oberdeutschen Kaufleute von Vernunftbegabten und, das geht aus anderen Berichten hervor, in Städten wohnenden Menschen bevölkert, die bereit waren, die europäische Kultur, oder zumindest stellte man es so dar, dass sie bereit waren, die europäische Kultur und Religion anzunehmen. Damit lassen sich die Fuggerzeitungen in eine Reihe mit den Briefen stellen, die amerikanische Kolonisten nach Hause schrieben. Nicht aber mit den weit verbreiteten Stereotypen vom Bösen und Guten oder Guten Wilden oder anderen europäischen Fantasiegebilden. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Pieper. Ich denke, der Beifall hat Ihnen gezeigt, dass die Leute interessiert waren. Ich denke, für die Stipendiaten war es vielleicht auch interessant, ein bisschen einen Einblick in die Werkstatt zu kriegen, wie man sich mit den Quellen ablagt und ihrer Interpretation und stolze Endergebnisse serviert zu bekommen. Das wirft eine Menge von Fragen auf. Ich erlaube mir vielleicht gerade hinsichtlich Werkstatt mit einer kleinen zu beginnen. Haben Sie irgendwo den Fall gehabt, dass dieselbe Information auf verschiedenen Wegen nach Augsburg gelangt ist, sodass Sie eventuell Vergleichsmöglichkeiten über die Zuverlässigkeit oder über die divergierenden Interessen der Faktoren oder so irgendwas gewinnen konnten? Also erstmal ja, um es kurz zu machen. Erstens kann man aufgrund der Fuggerzeitungen, ich bin bei der Auswertung wirklich noch nicht so weit, es ist eine Fülle von Material und das muss ich, wie ich das wirklich auswerte, darüber muss ich noch ein paar schlaflose Nächte verbringen. Aber es zeigt sich, dass dass sowohl jetzt im Rahmen der Fuggerzeitungen über Augsburg, über Nürnberg, über Antwerpen oder Venedig zum Teil auch einander widersprechende Informationen kamen. Außerdem kann ich gerade diesen schönen Drake-Überfall, weil es so ein spektakuläres Ereignis ist, anhand von der Korrespondenz der Fugger selber, habe ich ein Beispiel gefunden, wie Fuggerfaktoren innerhalb, wie die einzelnen Fuggerfaktoren untereinander korrespondierten, gerade angesichts des Pfefferkontraktes und der Bedrohung eben durch die englischen Korsaren. Und dann möchte ich das vergleichen mit den Gesandtschaftsberichten. Auch da habe ich schöne entsprechende Abschriften der Berichte von Santo Domingo gefunden und die muss ich eben auch noch gegeneinander halten. Ja. Weil man Ich habe auch solche Beilagen, also ja, das, nein, in diesem Fall ist es wirklich so, es ist draußen das Siegel drauf. Es gibt zusätzlich eben die Korrespondenz, die nicht abgeheftet worden ist. Und in dieser zusätzlichen Korrespondenz regelte man dann eben die im sonst üblichen Begleitschreiben auftretenden oder behandelten Fragen. Was als Beilage im Sinne, so wie man es normalerweise kennt, auftaucht, sind sogenannte Avisos de la Corte de España. Die wurden beigelegt, aber die Zeitungen selber wurden ganz offensichtlich, ich vermute es anhand der Anschrift, auch an einer Stelle kompiliert. Selbst wenn drüber stand aus Rom, aus Venedig, nehme ich an, dass man die Sachen um bei dem Beispiel zu bleiben, in Venedig kompilierte und dann unter verschiedenen Rubriken abhandelte. Im Prinzip so etwas, ja. Dankeschön. Ich wollte noch mal was zu diesen Nachrichten wegen fragen, und zwar waren die Nachrichten aus Lissabon immer alle in Venedig berichtet, oder wie kam das? Ich meine, das liegt ja irgendwie auf der falschen Seite, also also rein politisch zum Teil und dann eben also auch so geografisch, also wie kann man sich das erklären? Also dass die zum Beispiel nicht über Genua oder, also ich, das ist eine rein technische Frage. Die Vogel hatten, also erstens berichteten offensichtlich die Faktoren, das heißt, das Ganze lief über das Faktorennetz. Und der Hauptfaktor der Iberischen Halbinsel saß in Madrid. So, und das kann man aus dem Anfang der Berichterstattung aus den 70er und 80er Jahren ganz deutlich ersehen. Sodass die Faktoren, die in Sevilla und in Lissabon saßen, zunächst einmal nach Madrid berichteten. Das ändert sich, wie ich gesagt habe, dann in den 90er Jahren. So, und von Madrid lief der Weg entweder über Richtung Pyrenäen oder aber Richtung Barcelona und dann Genua, Venedig. Das waren dann die beiden Stationen, wo die Fugger wieder Faktoren hatten. Ist die Frage damit beantwortet? Ja. Nee, es ist eben so, dass der Hauptfugger in Venedig saß und nicht in Genua. Und von daher, dass dann auch wieder in Venedig kompiliert wurde. Ich wollte wissen, ob diese Berichte liefern Auskünfte über eventuell Sklavenhandel. Ich meine, über was haben die Europäer nach Amerika geschickt? Oder Inhalt auch von was man geschickt hat. Ja, also ich halte diese Fugger-Zeitungen und es gibt hinterher, und ich würde sagen, das Gleiche gilt dann auch für Messrelationen in Frankfurt oder niederländische Gazetten. Diese Zeitungen dienten doch vorwiegend der Vermittlung von politisch-militärischen Ereignissen. Und dass man über Reichtum von Flotten berichtete, wie Sie sehen, waren die Zahlen auch sehr ungenau. Also ob das nun 12 oder 13 Millionen waren oder vielleicht nur 5, da kamen Schätzungen. Insofern sind diese Zeitungen, um wirklich jetzt über den Handel Auskunft zu erhalten, als Quelle relativ ungeeignet. Sie vermitteln eine erste Information und eine erste Größenordnung. Und Nachrichten über das, was man von Europa nach Amerika oder Asien gar schickte, beschränken sich meistens auf die Anzahl der Schiffe, die vielleicht im Hafen liegen, aber nicht, was auf diesen Schiffen geladen war. Auch hierzu sind andere Quellen heranzuziehen. Ja, sicher. Nee, in Deutschland natürlich nicht. Ich weiß, ich kenne die Messrelation in Frankfurt nicht. Da könnte, aber nein, da wird sowas auch nicht auftauchen. Wir haben in Spanien Quellen, Ladelisten, stundenlang und mit wachsender Begeisterung. Aber in Deutschland wird nicht berichtet, was man verschickte. Und das Gleiche gilt auch für den Sklavenhandel. Pardon. Ich habe manchmal gelesen, dass die Deutschen zum Beispiel schickten nach Spanien sehr viel Eisen, bearbeitete für die Schiffe. Hm. Und dass das auch nach Amerika, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das stimmt, ja, das stimmt. Und auf welche Quelle ist das? Das geht einmal auf Handelskorrespondenz, Abrechnungen, Handelsabrechnungen, private, die wir sehr wenig haben. Aber diese Informationen beruhen, würde ich sagen, im Wesentlichen auch auf den Schiffsregistern im Indienhandel. Die auslaufenden Schiffe müssen ihre Waren deklarieren, in Anführungsstrichen Zolldeklarationen ausfüllen. Wie gut und wie schlecht die sind, ist eine andere Frage. Aber von daher kommt man auch zu diesen Informationen. Ja, eine Frage. Sie haben sowohl am Anfang wie am Schluss das Wort Kaiserhof genannt. Ja. Es gibt in dieser ganzen Zeit keinen Kaiserhof. Wo ist dieser Kaiserhof? Maximilian und Karl der V. Und noch also in der späteren Zeit üben im Hochmittelalter ihr Gewerbe im Herumziehen aus. Sie sind einmal im Reichstag, einmal da. Maximilian der Erste, also sehr viel mit den Fuggern zu tun hatte, ist hauptsächlich in Innsbruck. Dann später kommt Graz. Also wo ist dieser Kaiserhof, von dem da sprechen? Ja, genau. Müssen ja irgendwo angekommen sein. Also wo? Was meinen Sie mit Kaiserhof? Ich meine damit Rudolf II., Maximilian II. Und Maximilian II. Maximilian II. Ist großteils auch Prag und nicht Wien. Es kommen also Berichte, um es kurz zu sagen, Wien aus Wien und aus Prag. Aus Wien und aus Prag, nicht aus Innsbruck? Nein. Vielleicht ab und zu. An Innsbruck. Nein, ich betrachte ja das, was in Augsburg ankommt. Ja, aber Sie hatten gesagt, Sie kamen nach Augsburg, aber auch an den Kaiserhof. Ich habe noch andere Berichte gesehen, Gesandtschaftskorrespondenz, und die ging an den Kaiserhof. Aber die Fuggerzeitungen gingen natürlich nur nach Augsburg. Ja, aber... Und es kamen Berichte von Wien und von Prag, vielleicht auch aus Innsbruck, also so genau habe ich jetzt die Liste der nicht im Kopf. Aber das war die regelmäßige Berichterstattung. Das erklärt ja auch, warum es über Venedig gegangen ist. Genua lag ja in der Gefahrenzone des Konflikts mit Frankreich. Also ging es natürlich über Venedig und von Venedig dann einmal nach Innsbruck, einmal nach Prag, einmal nach Graz. Und es wechselt ja dann ständig. Mhm. Nicht? Und natürlich nach Augsburg. Mhm. Ich hätte eine Frage in Bezug auf die Fuggerzeitung. Gibt es dort Marginalias? Das heißt, gibt es irgendwie Bemerkungen, die von den Fuggern selbst geschrieben worden wären, in Bezug auf diesen Handel mit Amerika? Und zwar, ich kenne nicht die Dokumenten aus dem 16. Jahrhundert, aber aus späteren Zeiten habe ich doch Dokumente gesehen, wo sehr häufig am Rand etwas, ein Kommentar geschrieben worden ist oder Instruktionen geschickt worden sind bezüglich irgendeiner Nachricht. Also wir wollen mehr Nachrichten darüber haben, oder? Also es gibt Marginalien, aber nicht in dem Amerika-Fall. In dem Fall habe ich keine Marginalien gefunden. Um das zu klären, müsste man eben jetzt wirklich die gesamte Handelskorrespondenz von Philipp Eduard durchgucken. Und ob ich das unbedingt tun werde, weiß ich noch nicht. Also da finden sich dann viel eher Hinweise. Ja, Frau Pieper, eine Frage zunächst. Wo liegen die Fugger-Zeitungen eigentlich? Ja, das habe ich dann kurzerhand gestrichen. Sie liegen natürlich in Wien. Hier nicht, in Wien, ja. In Wien, in der österreichischen. Das heißt, sie liegen an zwei, also der Teil, den ich hier behandelt habe, liegt in Wien. Es gibt eine Fortsetzung, die, glaube ich, noch gar keiner richtig berücksichtigt und in der Hand gehabt hat, in Dillingen, in irgendeinem Keller. Gut. Zweite Frage, das ist möglicherweise eine offene Tür, die ich aufstoße. Wie aktuell waren die Nachrichten, wenn Sie in Augsburg angekommen sind? Das heißt, wie lang war der Botengang etwa von Sevilla bis über Lyon bis Augsburg? Und eine dritte Frage, wer waren die Informanten der Informanten? Sie haben ein Beispiel erwähnt, da kommt ein Schiff in 6 Tagen im Hafen an, es läuft ein. Wie konnte man das wissen in Sevilla oder Cadiz, ich weiß nicht wo, dass das Schiff in 6 Tagen einlaufen wird? Ja, also es gab ja, also zu dem Weg, zur Zeit, die diese Nachrichten gebraucht haben, das habe ich noch nicht ausgezählt. An den Beispielen, die ich Ihnen eben vorgelesen habe, und ich weiß auch nicht, ob man das auszählen muss, gut. An den Beispielen, die ich Ihnen eben vorgelesen habe, waren es Berichte, die im Juni in Venedig abgefasst wurden und sich auf Nachrichten aus dem April oder Mai bezogen, die im April oder Mai in Spanien, in Lissabon war es in diesem Fall, eingetroffen waren. Da keine Empfangsbestätigung auf der Rückseite dieser Briefe vermerkt ist, weiß ich nicht, wann die entsprechenden Dinge in Augsburg tatsächlich eintreffen. Das ist übrigens auch ein Fall, den man an der Gesandtschaftskorrespondenz dann verfolgen kann. Da wird dann Eingang am so und so fehlen. Das müsste man eben auch von daher geltend halten. Wie wusste man, dass in 6 Tagen ein Schiff ankommt? Die Spanier hatten im Rahmen ihres Handelssystems, ihres Flotten- und Konvoisystems, sogenannte Navios de Aviso, von denen hier auch die Rede war, eingerichtet. Wenn die Flotte losfuhr in Havanna oder dann eben von den Azoren, schickte man vorneweg ein kleines, relativ schnelles Schiff, und das dann eben die ersten Nachrichten, die nämlich hier berichtet werden, über den ungefähren Umfang der zu erwartenden Ladung und möglicherweise auch deren Zusammensetzung in Sevilla berichteten, und das war dann ziemlich schnell allgemein bekannt. Wer die Informanten waren, kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Punkt. Meine Frage ist jetzt so generell. Vielleicht. Ich frage mich, was ist Bewusstsein? Wir haben Stichwort Bewusstsein. Können wir aus diesen Quellen wissen, welche Gestalt insgesamt hat die neue Welt im Bewusstsein oberdeutscher Kaufleute gehabt? Vielleicht, ich möchte besser in Italienisch, die bessere Mischung der Diskussion. Abbiamo parlato di coscienza in maniera un po' incosciente, temo, in generale, in tutto il colloquio. Ecco. Però il problema è che cosa si sa e come si pensa. Allora io pensavo, sulla base della bella relazione di Piper, che questi mercanti si erano formati in un collegio gesuitico, pensavano in un certo modo all'America, poi avevano molte informazioni e le usavano, si tratta di informazioni di uso per il proprio lavoro. Questo è un problema evidentemente generale nella storia, ecco, quale coscienza si ha generale di un fenomeno e che tipo di informazioni si usano, soprattutto a una data che non è così vicina alla scoperta. Però è un problema che non ha forse risposta. Mi scusi, aber ich habe den Verdacht, dass die schlicht daran interessiert waren, wie viel Geld reinkommt, damit die Zinsen für ihre halb verlorenen Kredite bezahlt werden können. Entschuldigen Sie, wenn ich das so brutal sage. Ich möchte trotzdem noch was dazu sagen. Ich meine, sicher interessierten die zunächst einmal, aber dafür hätten sie nicht ein solches Informantennetz und nicht so regelmäßig Berichte haben müssen. Ja? Ob der nun ein Aufstand in Peru auftaucht oder, ich meine, zwischendurch wird eben trotzdem die Ernennung eines, den Namen, nun der neue Vizekönig zu Mexiko lautet so und so. Ja? Also das wird den Geschäftsverlauf nicht beeinflusst haben. Aber im Prinzip hat Herr Reinhardt natürlich recht. Aber, und da, deswegen habe ich das mit dem vielleicht etwas zu ausführlich den Werdegang dieser Herren nochmal beschrieben. Die Tatsache, dass sie diese Zeitungen sammelten, ich meine, es waren ja nicht nur Amerika-Nachrichten darin, zeigt, dass man doch ein gewisses Interesse für die Vorkommnisse auf dieser Welt hatte. Und was mir ganz wichtig erscheint, diese Fugger-Zeitungen waren ja komplementär zu den Dingen, die wir bis jetzt betrachtet hatten. Die gleichen Leute besaßen ja die ganzen Bücher, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben. Das sollte man nicht vergessen. Und sie lasen das eine und das andere. Insofern, welches Bewusstsein hatten sie? Das kann man wirklich, glaube ich, nur so am ganz Einzelfall dokumentieren. Mir geht es eigentlich auch mit dieser Quelle und der Vorstellung dieser Quelle darum, zu sagen, es ist eben nicht nur das literarisch aufbereitete, mit gewissen politischen oder religiösen Intentionen verbreitete Bild, was man von Amerika hatte, sondern man unterschied eben doch schon sehr genau, wo man sich befand. Natürlich auch, weil es Auswirkungen auf den Handel hatte, klar. Jetzt kann ich mich nicht beherrschen, ja. Sie haben das Stichwort Bücher gegeben. Haben Sie denn, Sie haben gesagt, gelesen, die Bücher, die hatten die Fugger-Bücher. Es gibt ja so Studien über die Fugger-Bücher. Auch das. Das noch vor sich. Das habe ich noch vor mir. Okay, ja. Außerdem gibt es Studien zu den Fugger-Bibliotheken, ja, die recht umfangreich waren. Das wollte ich eigentlich als zweites auch fragen, kann es aber mit dem ersten verbinden. Meine Frage ist, Sie haben einen Zeitraum von 30 Jahren. Ja. In dieser gleichen Zeit entwickelt sich das gedruckte Zeitungswesen noch nicht als, jetzt nicht die neuen Zeitungen, sondern es beginnt ja in den 80er Jahren mit den sogenannten Messrelationen von Eitzner. In den Messrelationen, die also halbjährlich nach die eingegangenen Flugblätter und Flugschriften und Veröffentlichungen der Staaten und so weiter kompensieren und eine Chronik des letzten halben Jahres schreiben, wird ja der haargenau der gleiche Stil, ist ja der gleiche Stil, den Sie auch in den geschriebenen Fuggerbriefen haben. Meine Frage, gibt es in diesen 30 Jahren nicht eine gewisse Entwicklung im Zeitungsstil oder bleiben die in ihrer Quellenart immer die gleichen? Es ist ja die Zeit, in der das Zeitungswesen im heutigen Wortsinn sich entwickelt. Das wäre doch zu beobachten. Und dann die Frage, die man daran anschließen könnte, haben die Fuggers nicht die Messrelationen gehabt? Es ist relativ leicht festzustellen, ja, nur im Katalog nachzusehen, denn hätten Sie, wenn Sie solche beschriebenen Zeitungen aufbewahren, und Sie waren ja reich und wussten, wie man eine Bibliothek hat, hätte es doch nahegelegen, sich in Frankfurt die Messrelation zu beschaffen. Gut. Ich gebe zu, vielleicht sollte man nicht mit einem noch nicht ausgegarten Forschungsprojekt an die Öffentlichkeit treten. Aber ich finde Ihre Fragen sehr anregend, muss ich sagen. Auch die Messrelation möchte ich mir noch angucken. Ich weiß, dass sie existieren. Ich habe sie noch nicht in der Hand gehabt und dazu muss ich sie in die Hand nehmen, um sie wirklich vergleichen zu können. Was ich zu... Ja? Ja, sehr schön. Das ist sehr gut. Dankeschön. Nee, das war sehr wichtig. Was war das? Presse. Ja. Pressestelle, ja. Ich kann Ihnen jetzt also nur mit irgendwelchen Vermutungen antworten. Erstens mal könnte es, ich möchte mal die Hypothese in den Raum stellen, ob nicht eventuell diese Fugger-Zeitungen, da die scheinen mir ja auch Vorläufer zu haben. Das beginnt ja nicht erst in dieser Zeit. Also um erstmal die allererste Frage zu beantworten, lassen sich Veränderungen feststellen innerhalb des Korpus, der von einer Hand gesammelt worden ist? Nein. Die Kompilation der ersten beiden Bände sieht etwas anders aus, aber das liegt, glaube ich, eher am Charakter des nachträglichen Zusammenstellens von Nachrichten. Könnte es nicht eventuell sein, dass die Fugger-Zeitungen Vorlagen, denn diese Fugger-Zeitungen werden ja auch sind wahrscheinlich rumgereicht worden, und dass aus diesem diese Messrelationen auf den Fugger-Zeitungen beruhen und nicht umgekehrt? Fragezeichen, weiß ich nicht, Hypothese. Oder ähnliche Informationen, ich meine, die wurden nicht nur an die Fugger, andere Leute schlossen sich an dieses Netz an. Und insofern könnte es sein, dass es von daher, ich bin da noch etwas, deswegen habe ich auch Schwierigkeiten, jetzt einen Aufsatz dazu zu schreiben, der veröffentlicht werden kann. Und das Nächste ist, was mir aufgefallen ist, dass man in den Bibliotheken ja nicht nur gedruckte Materialien und gedruckte Abhandlungen sammelte, sondern auch von bereits gedruckten und auch übersetzten Chroniken sich nochmal eine geschriebene, handschriftliche Übersetzung anfertigen ließ. Und Abschriften, die ja offensichtlich einen besonderen Wert hatte. Oder Xerox, weiß ich nicht. Wenn sich der bayerische Herzog von Vespucci-Briefen eine neue Übersetzung anfertigen lässt, im Jahre 1595, handschriftlich. So, insofern, ich habe den Verdacht, auch das ist ein Verdacht und eine Vermutung, die ich überprüfen muss, kann es sein, dass diesem Handschriftlichen, weil es Handschrift ist, vielleicht noch eine gewisse Qualität zukommt? Alternative. Ja. Die habe ich erstmal schon mal rausgelassen. Ja, ist richtig, ja.